Erster Hiob antwortete. Er sagte, zweiter ja, ich weiß, dass es so ist. Ein Mensch kann nicht Recht haben gegen Gott. Dritter, wenn Gott mit einem Menschen streiten will, kann der Mensch nicht antworten. Er kann nicht einmal auf eine von 1000 Fragen antworten. Vierter, Gott ist sehr weise und sehr stark. Niemand kann sich ihm widersetzen und unversehrt bleiben. Fünfter, Gott versetzt Berge, ohne dass es jemand merkt. Er stürzt sie um, wenn er zornig ist. Sechster, er lässt die Erde beben. Die Säulen der Erde wackeln dann. Siebter, er sagt der Sonne, sie soll nicht scheinen. Er versteckt die Sterne. Achter, er breitet den Himmel allein aus. Er geht über die hohen Wellen des Meeres. Neunter, er schuf die Sterne Beer, Orion und Plejaden. Er schuf auch die Sterne im Süden. Zehnter, er tut große Dinge, die niemand verstehen kann. Er tut viele Wunder, die man nicht zählen kann. Elfter, er geht an mir vorbei, aber ich sehe ihn nicht. Er schwebt, aber ich bemerke ihn nicht. Zwölfter, wenn er etwas wegnimmt, kann ihn niemand aufhalten. Niemand darf ihn fragen, was machst du da? Dreizehnter, Gott hält seinen Zorn nicht zurück. Sogar Rahabs Helfer beugten sich vor ihm. Vierzehnter, ich kann ihm nicht antworten. Ich kann meine Worte nicht wählen, um mit ihm zu sprechen. Fünfzehnter, auch wenn ich Recht habe, bekomme ich keine Antwort. Ich muss meinen Gegner um Mitleid bitten. Sechzehnter, wenn ich ihn rufe und er antwortet, würde ich es nicht glauben. Ich würde nicht glauben, dass er mir zuhört. Siebzehnter, er würde mich im Sturmwind anblasen. Er würde meine Wunden ohne Grund vermehren. Achtzehnter, er würde mich nicht zur Ruhe kommen lassen. Er würde mich mit großem Leid füllen. Neunzehnter, wenn es um Stärke geht, ist er der Stärkste. Wenn es um Recht geht, fragt er, wer kann mich vor Gericht rufen? Zwanzigster, wenn ich Recht hätte, würde mein Mund mich verurteilen. Wenn ich unschuldig wäre, würde er mich als Lügner darstellen. 21. Ich bin unschuldig. Mein Leben ist mir egal. Ich verachte mein Leben. 22. Ich sage es klar, Gott tötet gute Menschen und schlechte Menschen. 23. Wenn eine Katastrophe schnell tötet, lacht er über die Angst der Unschuldigen. 24. Schlechte Menschen haben die Macht auf der Erde. Gott macht die Richter blind. Wenn er es nicht tut, wer dann? 25. Meine Tage vergehen schneller als ein Läufer. Sie fliehen, ohne dass ich Glück gesehen habe. 26. Meine Tage vergehen wie schnelle Schiffe. Sie sind wie ein Adler, der auf seine Beute fliegt. 27. Ich denke, ich will mein Leid vergessen. Ich will nicht mehr traurig sein und fröhlich schauen. 28. Aber ich habe Angst vor all meinen Schmerzen. Ich weiß, dass du mich nicht für unschuldig erklären wirst. 29. Ich soll schuldig sein. Warum soll ich mich dann noch anstrengen? Es ist nutzlos. 30. Auch wenn ich mich mit Schnee wasche. Auch wenn ich meine Hände mit Seife reinige. 31. Du würdest mich in einen schmutzigen Teich tauchen. Meine Kleider würden mich dann ekelhaft finden. 32. Gott ist kein Mensch wie ich. Ich kann ihm nicht antworten. Wir können nicht zusammen vor Gericht gehen. 33. Es gibt keinen Vermittler zwischen uns. Niemand kann uns beide beruhigen. 34. Er soll seine Strafe von mir nehmen. Er soll mich nicht mit seiner Angst erschrecken. 35. Dann will ich reden, ohne Angst vor ihm zu haben. Denn mein Herz ist nicht so.